Land meiner Ahnen, dir sei mein ganzes Leben geweiht. Unter der treuesten, ruhmreichen Fahnen gelte nur dir mein heiliger Eid. Aus meines Herzens tiefsten Grunde mein Gelöbnis ich täglich erneuere. Aus meines Herzens tiefsten Grunde mein Gelöbnis ich täglich erneuere. Mein Glaube heißt Treue. Deutschland, dir, wie einst die Väter dich schufen, aus zerrissenen Stämmen, ein stolzes Reich, wehrt es den Stürmen auf schnellen Hufen, Bollwerk des Abendlandes zugleich. Dir, Deutschland, gilt aus meinem Munde mein heiliger Schwur. Stets aufs Neue, dir Deutschland gilt aus meinem Munde mein heiliger Schwur. Stets aufs Neue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue. Alles, was dreunend erhebt sich im Leben, zerschellen soll es dann. An meiner Treu, für Deutschland bin ich bereit, alles zu geben. Taten für Deutschland ich niemals bereu. Mag sich der Gegner entsetzen, dir Deutschland gilt ewig aufs Neue. Mag sich der Gegner entsetzen, dir Deutschland gilt ewig aufs Neue. Mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue, mein Glaube heißt Treue.